Yeah. Check, check, yeah. Germany, 2K15, Bundesrepublik. Jeder dritte Jugendliche ist tipsy. Aber wie bei Teens, Königsdisziplin. Wodka fließt clean, ohne Energy. Bitterböse, mies, Standard-Weed. Kickt nicht mehr Bob Marley, Haze Blunts. Was für Spliffs, Digga. Mit 17 fährt man schon konstant. Regelmäßig voll auf Hub Richtung Rotterdam. Bam, tam, abgefuckt, scheiß auf Löckchen. Meine Hoes holen Dope, Koks im Päckchen. Steffchen mit 16. Yeah, Digga. Minderjährige stoßen an mit Belvedere und machen mehr Tminiert als der Herr Papa. Mit verheerenden Folgen, sehr fatal. Denn Faisal, der kicken kann, Potenzial hatte, wird nun vom Kommissar beschattet. Oh. Manchester FFN, Bruxelles und Viet, Aslak City Gangs, überall brennt. Asphaltreihe, Gastarbeiter, Refugees, asozial. Ja, Bruder, Avro Pachabula. Manchester FFN, Bruxelles und Viet, Aslak City Gangs, überall brennt. Asphaltreihe, Gastarbeiter, Refugees, asozial. Ja, Bruder, Avro Pachabula. Hayat in Armenia, 2-0 Kent. Guck meine Machala, Koch, Streck und Press. Sektor 6-0, 385 bis nach Süd. Entweder Justizvollzug oder du bist Ingenieur. Nick da mehr, sagt der kleine Ferrojan zu seinem Lehrer und kauft sich dann ne Pesola. Nix mit Legoland, Escobar, Pablo und Blanco, Griselda auf Samsung und iPhones. Als Avatar, Führerschein aus Ostrava, Tschechka Republika, Jaksemasche Officer. Bosnien in Rosengart, Malmö, Svenska, Fusen im Lorenzer und Pumpenschemser. 50 Kubikroller, Mixen und Licht beleuchten den Spielplatz. Dresscode des Terrorist für hiesige Verhältnisse, aka das Abendland. Bring ich ein Stück Heimat in meine Chabula. Manchester FFN, Bruxelles und Viet, Aslak City Gangs, überall brennt. Asphaltreihe, Gastarbeiter, Refugees, asozial. Ja, Bruder, Avro Pachabula. Manchester FFN, Bruxelles und Viet, Aslak City Gangs, überall brennt. Asphaltreihe, Gastarbeiter, Refugees, asozial. Ja, Bruder, Avro Pachabula.